Sind tote Hosen, machen jede Scheiße mit. Egal welcher Wind grad weht, mit dem Strom schwimmen sie Hit auf Hit. Ich seh die Bande kleiner, Heuchler in der Lichterkette stehen. Wohin sollen auch so kleine Lichter sonst am Wochenende gehen? Wir kotzen, wir pissen, wir scheißen auf euch und noch viel mehr. Wir kotzen, wir pissen, wir scheißen auf euch und spucken noch hinterher. Der Lindenberg will Nazis jagen, mein Gott, haben wir eine Angst. Abends auf der Zeckenschlampe steht ihm nicht mal mehr der Schwanz. Udo ist kein Panikpanther, ist seine Sumpfeule. Und wenn uns ihr Gekreische nervt, dann gibt's was mit der Baseballkeule. Wir kotzen, wir pissen, wir scheißen auf euch und auf viel mehr. Wir kotzen, wir pissen, wir scheißen auf euch und spucken noch hinterher. Böse Onkel, dir war mal geil. Doch dann wolltet ihr Geld verdienen und machte zum bösen Spiel ganz einfach die guten Minen. Kennt ihr noch eure alten Lieder? Hören wollt ihr sie nicht, denn das Signum des Verrats will euch bitten im Gesicht. Wir kotzen, wir pissen, wir scheißen auf euch und auf viel mehr. Wir kotzen, wir pissen, wir scheißen auf euch und spucken noch hinterher. Wir kotzen, wir pissen, wir scheißen auf euch und auf viel mehr. Wir kotzen, wir pissen, wir scheißen auf euch und spucken noch hinterher. Gestern Abend ist feige. Lanzer ist Gold!